wissen, wie lange ist wohl her, das Leben ganz schlicht oder gleich schwer, ohne die Gedanken, ich weiß es nicht mehr, dafür gelebt, die Freiheit verlangt, für den Mensch und für unser Land. Doch mich stört's, das Sklavenglück, das Volk stirbt gern, Stück für Stück. Hey, hey, hey, scheißegal, sie wollen nicht sehen, wer sie beherrscht. Hey, hey, hey, scheißegal, was Freiheit verheißt.